habe keine Lust zu reden normalerweise, aber mein Mann hat mir mitgebracht, deswegen ich bin hier. Okay. Ja, denken, ja, Sie denken, Sie haben keine Probleme oder keine Beschwerde. Ja, Ich richtig? ich bin ganz normal, denke ich, aber mein Mann hat mir gezwungen, zu Krankenhaus zu kommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Lust zu reden. Ihren Wunsch ist sehr wichtig für uns. Sie sagen, Sie haben keine Probleme oder Beschwerde. Ich kann nicht machen. Ich kann nicht etwas machen. Aber so als möchte ich, darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Ja, mein Name ist Kröger. Kröger. Das ist Kröger, ja. Krögen. Ja. Frau oder Herr? Frau. Frau. Frau, ja, ich bin Ja. Frau. Ja, Frau Krögen. Möchten Sie Ihren Vornamen buchstabieren? Mein Nachname ist Kröger. Ja. Könnten Sie oder möchten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Kröger, mein Nachname ist Kröger, ja. Ah, Kröger. Ja, okay, Kröger. Was machen Sie zu Hause? Oder arbeiten Ja, Frau Doktor, ich arbeite. Sie? Was machen Sie beruflich? Ja, ich arbeite als Beamter im Rathaus. Ja, sehr gut. Haben Ja, Sie ne, nein, das ist nicht Stress? gut. Nicht Ja, gut. meine Arbeit ist sehr stressig. Ich möchte nicht gehen zum Arbeit. Okay. Ich habe eine Frage. Ich möchte eine Frage. Warum denkt Ihr Mann, brauchen Sie Hilfe? Ich weiß nicht, wir haben Probleme zu Hause. Ja. Sie immer sagen, er immer ja, sagt, dass ich Probleme habe. Immer schlafe ich und ich mache Haushalt nicht. Ich möchte nicht kochen und ich möchte nicht Hause putzen und Kinder zu kümmern. Alles kommt mir zu viel heutzutage. Seit wann haben Sie diese Arthritis? Ja, ich weiß nicht, aber seit vielleicht 4 oder 5 Monaten. 4 oder 5 Monaten. Denken Sie, es eine bestimmte Auslöser gibt? Oder Ja, gab was es? kann ein Auslöser sein, Frau Ja, Doktor? ich Wir möchte fragen. streiten mit meinem Mann immer und ja, alles kommt mir zu viel. Ich habe meine Tochter verloren vor 5 Monaten und ich Ja. möchte nicht zur Arbeit gehen und ich möchte immer schlafen. Ja, das ist normal, denke ich. Ich möchte schlafen und ich möchte nicht arbeiten. Ist das nicht normal? Möchten Sie fragen oder darf ich Sie fragen, Ja. wie ist Ihre Tochter verstorben? Ja, wegen einem Fahrradunfall. Fahrradunfall. Ja, es tut mir sehr leid zu hören. Ja, haben Sie in letzter Zeit fühlen Sie sich traurig, müde und antreiblos? Ja, natürlich, Frau Doktor, ich habe meine Tochter verloren. Ja, so deswegen, das ist normal für mich. Ich Okay. möchte nicht sehen, ich möchte mit meiner Freundin und Freundinnen nicht treffen. Nicht Ich treffen. möchte schlafen und ich möchte nichts machen. Ja, okay, ich verstehe. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Das muss sehr schwer für Sie sein. Aber Sie müssen Sie müssen Ihr Leben weitergehen. Oder? Ja, Haben Sie andere Kinder? Leben ist sehr viel für mich. Unnötig, denke ich jetzt zu leben. Ja, ich habe einen anderen Sohn. Ja, einen Sohn habe ich auch. Er ist 7 Jahre alt. Und Sie müssen für ihm weitergehen, ihr Leben. Und er braucht Sie natürlich. Ich habe viel mal mein Leben zu nehmen gedacht. Ich habe gedacht, mein Leben zu nehmen. Alles kommt zu viel für mich. Okay, aber bitte geben Sie bitte nicht auf. Sie müssen für Ihren Sohn stark sein. Und Ihre Reaktion ist vollkommen verständlich. Ja, aber ich glaube, Schritt bei Schritt wird es besser. Ich habe keine Hoffnung, Frau Doktor. Keine Hoffnung. Okay. Entschuldigen Sie die Frage, aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen? Ja, ich habe viel mal Oder gedacht. Ja, versucht? viel mal habe ich gedacht, aber ich habe keine Macht, zu mein Leben zu nehmen. Okay, haben Sie Pläne oder Vorbereitungen getroffen? Ich kann nicht vorbereiten. Ich habe keine Macht zu vorbereiten, aber ich habe viel mal gedacht, mein Leben zu nehmen. Okay. Ja, Leben kommt mir unnötig jetzt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen? Nein, meine Freundin ist auch Psychotherapeutin, hat mit mir gesprochen einmal, aber ich finde diese Gespräche unnötig. Ja. Aber ich sehe, Sie haben Unterstützung von Familie. Ihrem Mann kann Unterstützung. Ja, mein Mann jetzt macht Haushalt und kümmert um meinen Sohn. Und sie kaufen im Supermarkt. Alle macht er, aber ich weiß nicht, ob alles kommt mir zu viel. Okay, frag Gregor, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 36, Frau Doktor. 36. Okay. Sie ist ja sehr, sehr junge Frau. Und wie groß Sie sind, wissen Sie? Ja, ich habe nicht in letzter Zeit gemessen, aber vor einem Jahr war ich 56. 56, okay. Wie viel wiegen Sie? Ja, 1,68 Meter ich war und ich wiege 62 Kilogramm. 68 und 62. Ja. Okay. In letzter Zeit haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zu genommen? Ja, ich weiß nicht, Frau Doktor, ich habe nicht gemessen, aber mein Hose, ich kann nichts mehr tragen. Ich Okay. denke, ich habe eingenommen. Eingenommen. Okay. Und haben Sie Schlafprobleme auch? Ich kann nicht schlafen, Frau Doktor. Ich drehe in der Bett 3 Stunden oder 2 Stunden und ich fühle mich sehr müde. Wie ist Ihr Appetit? Manchmal ich esse viel, manchmal 1 oder 2 Tage ich esse nichts. Ich weiß nicht, wie ist mein Appetit ist, aber manchmal habe ich Lust zu essen, manchmal habe ich keine Lust zu essen. Okay. Haben Sie Nachschweiß? Nachschweiß? Ja. Nein. Okay. Nein, habe ich nicht. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, seit 5 Jahren habe ich Verstopfung. Okay. Ist bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, ich leide an Migräne seit 20 Jahren. Okay. Und auch ich war einmal ohnmächtig geworden und mein Blutdruck ist immer niedrig. Mein Hausarzt hat mir gesagt, dass mein Blutdruck immer niedrig ist. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden, diese niedrige Blutdruck? Ja, seit 3 Jahren vielleicht. Seit 3 Jahren. Ja. Okay. Noch etwas? Haben Sie andere Erkrankungen? Migräne habe ich. Aha. Das alles. Okay. Nehmen Sie Alles. regelmäßig Medikamente ein? Ja, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Ibuprofen. Ibuprofen. Welche Und trinke Dosierung? ich Cola. Cola. Ibuprofen Cola. Ja, kommt mir gut. Okay, welche Dosierung nehmen Sie? 600 Milligramm. 600, okay. Rauchen Sie Kräger? Ja, normalerweise ich habe 5 Zigarette geraucht seit 10 Jahren, aber in letzter 3 oder 4 Monaten rauche ich ein Schachtel pro Tag. Okay. Ja, ich verstehe. Trinken Sie Alkohol? Ja, in letzter Zeit jeden Tag trinke ich ein oder zwei Bier. Ein oder zwei Bier. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Ja, als ich im Gymnasium war, hatte ich Joint geraucht. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport? Nein, Frau Doktor, ich möchte schlafen. Ich schlafe immer. Ich Yok. treibe nicht Sport. Ja, früher oder vor 2 Monaten haben Sie regelmäßig Sport treibt? Ja, als ich jünger war, ja, ich habe getrieben, Okay. regelmäßig Sport. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mein Arm war gebrochen, als ich Kind war. Wie bitte? Und Einmal? mein Arm Arm. war gebrochen. Okay. Welcher Arm? Deswegen Welcher Arm? Rechts. rechts Unterarm. Deswegen wurde ich operiert. Okay, wann Bitte. war diese Operation? Ja, als ich Kind war. Aski. Mit 8 oder 9, ich erinnere mich nicht, gibt Okay. es Platte und Schrauben. Sonst haben Sie andere Operationen? Nein, Nein. alles. Okay. In Ihrer Familie gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, meine Mutter vor 5 Jahren hat an Herzinfarkt gelitten Okay. und mein Vater leider hat Selbstmord mit 58 Jahren. 58. Es tut mir sehr leid. Beileid. 58. Okay. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Okay. Ist sie gesund? Ja, leider hat sie Brustkrebs seit 2 Jahren. Und sie hat viel Schmerzen, Frau Doktor. Wir leben in der Nähe und wir sind sehr eng. und sie haben viel Schmerzen. Ja, Herr Krieger, ich sehe in letzter Zeit, Sie haben viele traurig Dinge gelebt, aber ich glaube, Sie kann alle diese Beschwerden und schwierige Situation kann gut machen. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit? Ja, ich kann Milch nicht trinken. Wenn ich Milch. trinke Milch, ich habe Bauchschmerzen und manchmal Jucken. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, natürlich. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, Frau Dr. Lester, waren wir in Malaga. Malaga Insel in Spanien mit meinem Sohn. Wir haben sehr gut Zeiten gelebt. Wenn ich erinnere, ich weine immer. Es war sehr guter Urlaub. Deswegen, wenn ich erinnere, ich immer weine. Und mein Mann hat ja mein Mann klagte über mein ja ich ja, sehr Weinung. Okay, das klingt sehr belastend. Ja, ich verstehe, Sie haben in letzter Zeit viele belastende Dinge erlebt. Und Beileid für Ihre Tochter. Das ist bestimmt nicht einfach, aber das muss sehr, aber sie muss Ich möchte nicht Hilfe, Frau Doktor. Ich möchte gehen. Zu Hause gehen. Herr Krüger, wie kann er Ich bin Frau Frau, Kröger. Frau Krüger, Entschuldigung, wie können unsere Gespräche hier unterbrechen oder fertig machen? Aber ich möchte Sie wiederholen sehen oder ich empfehle Sie, Sie sollten eine mein andere Arzt oder Arzt oder ein anderer Arzt oder Arztin besprechen. Ich rate Ihnen eine psychiatrische Konsil anfordern. Darf ich zu Hause gehen jetzt? Ich möchte gehen und ich möchte schlafen. Herr Krieger, so als möchte ich mit Ihnen, mit Ihrem Mann sprechen. Dann können wir entscheiden treffen, ob Sie zu Hause gehen, ob Sie gehen kann. Aber so als Aber ich jetzt. bin Erwachsene, ich möchte gehen. Yani, Jetzt deswegen. sollen Sie im Krankenhaus bleiben. Muss ich übernachten oder? Ein paar Stunden. Ich glaube, Sie müssen im Krankenhaus bleiben. So als werde ich Ihre Situation mit meinem Oberarzt besprechen. Dann ich gebe Sie Bescheid. Ich Okay, gebe dann Ihnen Bescheid. ich warte draußen. Ja, ich warte. Ich war nicht draußen. Sie kann hier in dieser Raum bleiben und ich komme gleich zurückkommen. Okay, Frau Doktor. Okay, stop. Bitte stop. Vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Bitte schön. Die Patientin Martina Kroge ist 36 Jahre alt, 1,68 Meter und 62 Kilogramm schwer. Frau Kriege stellte sich heute bei uns stellte sich oder Frau Kriege würde mit Begleitung ihr Mann ins Krankenhaus gebracht und sie möchte nicht reden, nicht reden. Sie hat depressive Stimmung und Interesseverlust Seit wann? seit 4 bis 5 Monaten. Diese Beschwerden sind nach dem Tod ihrer Tochter aufgetreten und in der Zeit schlimmer sich mit der Zeit verschlechtert hatten. Jetzt der Patient hat keine Lust und keinen Kontakt mit Freunden und sie hat ihre alltäglichen Aufgaben nicht mehr gemacht, nicht mehr erledigen, nicht mehr erledigen. Sie arbeitet als Beamte im Rathaus und sie berichtete, dass sie viel Stress in Arbeit hat. Sie ist verheiratet und ihr Mann ihr untersucht, aber sie haben Aber sie hat Suizidgedanken. In der vegetativen Anamnese ergab sich Fatigue, Insomnie, Inappetenz oder mehr Appetenz, Veränderung. Die Patientin möchte immer schlafen. Ja, möchte immer schlafen und manchmal esse mehr, manchmal wenig. Manchmal sie es es Ja, manchmal sie es wenig, manchmal mehr. An Vorerkrankungen leidet sie seit 20 Jahren an Migräne und seit 3 Jahren niedrige Blutdruck. Sie Was ist nimmt der Fachbegriff? Niedrige Blutdruck. Ja. Hypotension. Hypotonie. Hypotonie, ja, Ja. Hypotonie. Und er nimmt Ibuprofen Was ist 600. der Fachbegriff von Schläfrigkeit? Wissen Sie Schläfigkeit. das? Ja. Insomnie? Nein. Insomnie ist Ja. Schlafprobleme. Ja. Ich glaube, das ist Somnolenz, oder? Ja, Somnolenz. Ja, Okay. Somnolenz. Und er nimmt regelmäßig 600 Ibuprofen bei Bedarf gegen Sefalgi, gegen Migräne, Ei, er raucht seit 10 Jahren 5 Zigaretten täglich, aber seit 5 Monaten raucht sie ein Schachtel Zigaretten pro Tag. Sie trinkt ein bis zwei Flaschen Bier jeden Tag, und Drogenkonsum wurde verneint, die Patientin berichtet, wenn sie als sie Jugend einmal Joint geraucht, sie treibt keine regelmäßig Sport. Sie hat Milchunverträglichkeiten. Unverträglichkeit. Sie ist vollständig geimpft, und Reiseanamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese wurde angegeben, dass ihr Vater ihr Vater im Alter von 58 Jahren sich selbst unterbrecht hat, und ihre Mutter vor 5 Jahren einen Myokardinfarkt hatte. Und sie hat eine Schwester, und sie leidet seit 2 Jahren Mammakarzinom. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Depression hin. Als Differentialdiagnosen kommen Hirntumor manchmal, oder ich habe keine andere Differentialdiagnosen eigentlich, und meine Verdachtsdiagnose zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich ein CT oder MRT des Schädels veranlassen, Blut abnehmen, und ich werde Thyroidehormone, FT3 und FT4 und Elektrolytes. Warum? Warum kontrollieren Sie Pseudohormone? Um die Hypothyroide auszuschließen, Also können wir sagen, dass Hypothyreose als als Differentialdiagnose kommt? ja, und meine Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Zuerst werde ich diese Patienten stationär aufnehmen. Der Patient berichtete, sie zu Hause gehen wollen, aber jetzt sie wartet mir im Behandlungszimmer, und möchte ich diese Situation mit Ihnen besprechen. Und ich habe nicht darf die Patienten zu Hause gehen. Warum? Warum möchten Sie die Patienten stationär behandeln? Die Patientin hat Suizidgedanken. Deshalb ich möchte die Patienten engmaschig überwachen. Und ich werde zuerst psychiatrische Konsil anfordern. Dann notwendige Medikamente kann beginnen. Okay, welche Symptome sprechen für eine Depression bei dieser Patientin? Diese Patientin zuerst hat eine Trauergeschichte. Sie hat ihre Tochter verloren vor 4 Monaten und sie hat Suizidgedanken und sie habe keine Lust und sie ist antreiblos. Müdigkeit, Fatigue oder er klagte über antreiblos, sie klagte über antreiblos, Müdigkeit und niedergeschlagen. Und sie haben Schlafprobleme, Appetenzprobleme. Und sie habe keinen Kontakt mit ihren Familie und Freunde. Deshalb alle diese Symptome sprechen für eine Depression hin, eine Depression. Okay, also Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit können wir sagen. Also Abulie, Antriebsstörung, ja, Abulie. Freudlosigkeit, vielleicht Wertlosigkeit. Es gibt viele verschiedene Symptome bei dieser Patientin. Sie haben recht, okay. Ja, und was machen Sie zuerst bei dieser Patientin? Zuerst, ich möchte stationär aufnehmen. Okay. Wir können körperlich untersuchen. Okay, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ich beobachte die allgemeinen Zustände der Patient. Ich kontrolliere, ich mache eine neurologische Untersuchung durchführen. Ich würde eine neurologische Untersuchung durchführen, um Reflexe, um die Reflexe zu kontrollieren. Başka. Der Okay, Sie haben Patient. gesagt, ja, Sie haben gesagt, dass Hypotyreose als die Diagnose kommt, ja. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Hautveränderungen wie kalte oder warme Haut und trockene oder trockene Nase hat und Alopecia vorhanden sind und ja, ich höre Lungen und Herz ab. Ich auskultiere Lungen und Herz. Der Patient kann Tachykardie. Der Patient hat Tachykardie oder Bradykardie. Um die andere Pathologien oder um die Hypothyroidie oder Hypertyroidie auszuschließen, muss ich diese Untersuchung durchführen. Okay, welche Apparativdiagnostik würden Sie durchführen? Operative Untersuchung, ja, ein CT des Schädels kann veranlassen. Warum? Der Patient habe Migräne seit 20 Jahren und ich glaube, sie hat, ich habe nicht gefragt, aber ich glaube, sie hat Kopfschmerzen. Um die mögliche Pathologien auszuschließen, möchte ich ein CT des Schädels Wie zum Beispiel? Hirntumor zum Beispiel. Ja. Okay. Könnte sie bitte CT des Schädels aufklären? Ja, ich kann. City ist eine non-invasive, schmerzlos, aber strahlenbelastete Untersuchung. Die Strahlung ist so gering und ungefährlich. Mit Hilfe der Computertomographie können wir die Knochenstrukturen, Frakturen oder Veränderungen an den Organen wie Tümöre oder Ergüsse beurteilen. Der Patient richtig positioniert, dann erfolgt die Untersuchung machen. Vor der Untersuchung sollten der Patient metallgegänzte und Schmuck ablegen. Es ist für Schwangere nicht geeignet. Geeignet, ja. Geeignet, ja. Es sind keine Risikofaktoren. Es sind weniger Risikofaktoren oder Komplikationen bekannt. Die Untersuchung dauert etwa 20 oder 30 Minuten. Eine besondere Vorbereitung ist nicht nötig und nach der Untersuchung kann der Patient seinen Alltag ganz normal fortsetzen. Okay, noch was, also als Apparativdiagnostik, was würden Sie MRT. durchführen? MRT oder CT, noch etwas? Operative Untersuchung. Sie haben andere Differentialdiagnosen, wie zum Beispiel. Hypothyreose, dann Ja. ich kann eine Sonographie durchführen, meine Differentialdiagnosen zu ausschließen. Bei der Sonographie kann ich eine vergrößerte kann sehen oder einige Knoten aufgefallen. Nein, feststellen. Einige Knoten feststellen. Aber eigentlich in diesem Fall denke ich, diese Untersuchung ist nicht sehr dringend. Okay. Welche Therapiemöglichkeiten kennen Sie? Ich habe Depression, gegen Depression. nicht viel Erfahrung mit diesem Subject. Deshalb möchte ich eine psychiatrische Konsil anfordern und eine Psychiatrie-Arztin oder Ärzte kann die Behandlung optimieren. Aber ich kann empfehlen, eine antidepressive Medikamente anfordern. Zum Beispiel SSRI, Serotonin, Bida Polen, nein, Serotonin Reuptake Inhibitor, Ja, es ist erreicht. Okay. aber SSRI. Bei Schlafstörungen können wir Dabei stark. Mirtazapin oder Trazodon Ja. anordnen. Ja. Psychotherapie. Ja, Psychotherapie ist sehr wichtig. Entspannungstechniken, ja, können wir auch benutzen. Und Entspannung. hier in Deutschland können wir auch Sonnenlicht, Lichttherapie Ja. für diese Patienten anordnen. Genau. Okay, gut. Okay, das ist ein schwieriger Fall. Ja, Genau. das will ich. Aber Sie haben es gut gemacht, ich glaube, ja. Okay. Holding stop.